Ja, dann erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin ihm sehr gerne nachgekommen. Ich muss auch eine Anmerkung kurz vorweg schicken. Es gibt eigentlich eine PowerPoint-Präsentation zu dem Vortrag, weil ich ein paar Karikaturen zeigen wollte und nachher längere Zitate bringen werde. Und ich es nicht ganz hilfreich finde, wenn man längere Zitate an die Wand wirft, sodass das für Leute, die zuhören, besser nachziehbar ist, was man da so sagt. Das entfällt jetzt leider. Falls es deswegen dann irgendwelche Verständnisschwierigkeiten geben sollte, zögert nicht einfach nachzufragen, mich zu unterbrechen, wenn irgendwas nicht klar zu schreiben ist. Ja, es soll heute Abend um den Hass auf New York gehen und um die Frage, was das Ganze eigentlich mit Anti-Urbanismus, Antisemitismus und Anti-Amerikanismus zu tun hat. Die Aktualität dieses Zusammenhangs hat sich in besonderer Weise am 11. September 2001 gezeigt, als die Dschihadisten und Mohammed Atta die beiden Flugzeuge in die Türme des World Trade Centers steuerten und die Türme zum Einsturz brachten, artikulierte sich in der Neonazi-Szene weltweit eine unverkennbare Freude über diesen Terroranschlag. In den Kommentaren wurde auf den symbolischen Gehalt des Anschlagsziels hingewiesen. So war davon die Rede, dass mit der Zerstörung des World Trade Centers ein Symbol der judeo-amerikanischen Zivilisation, jüdischen Finanzkapitals, im Herzen des Weltjudentums attackiert worden sei. Auf der bekannten Neonazi-Seite Störtebeker war zu lesen, ich zitiere jetzt, dass das eigentliche Herz des Weltjudentums nicht in Israel, sondern in New York schlägt. In der Interpretation der Neonazis galt demnach der Terroranschlag nicht nur dem konkreten Anschlagziel, also den beiden Türmen, sondern auch der als für Judith geltenden Weltstadt New York. Dass die Nazis mit ihrer Einschätzung, dass es sich bei diesen Anschlägen um eine antisemitisch motivierte Tat gehandelt hat, durchaus richtig liegen, zeigt sich auch daran, dass der erste Terroranschlag auf das World Trade Center aus dem Jahr 1993 genau diese Intention verfolgte, nämlich Juden töten. Der an den Anschlägen beteiligte Abdul Yassin gab in einem Fernsehinterview unumwunden zu, dass das World Trade Center damals als Ziel ausgesucht worden sei, da man davon ausginge, dass die Türmen mehrheitlich Juden arbeiten. Ebenso ist bekannt, dass das Bekannte von Mohammed Atta aus Hamburg berichtet haben, dass dieser einem nationalsozialistischen Weltbild angehangen hat und in New York das Zentrum des Weltjudentums vermutet hat. Dieser am 11. September 2001 deutlich geworden antisemitische Hass auf New York ist allerdings kein neues Phänomen. Man könnte vielmehr von einer historischen Kontinuität sprechen. Das gilt insbesondere für den neonazistischen Hass auf New York. Ein eindrucksvoller Beleg hierfür ist der autobiografischen Schrift Albert Speers zu entnehmen, in der er von einer Situation mit Hitler berichtet, in dieser, wie er schreibt, wie in einem Delirium sich in uns den Untergang New Yorks in Flammenstürmen ausmalte. Er beschrieb, wie sich Wolkenkratzer in riesige brennende Fackeln verwandeln, wie sie durcheinander stürzen. Wenngleich es nicht unproblematisch ist, aus Speers autobiografische Aufzeichnungen zu zitieren, so deckt sich dieser wiedergegebene Vernichtungswunsch mit weiteren Ausführungen und Darstellungen New Yorks im Nationalsozialismus. So waren New York und seine Skyline ein immer wiederkehrendes Motiv in den antisemitischen Karikaturen des Stürmers. Ich habe jetzt nochmal ein Buch mitgebracht, da sind einige dieser Karikaturen drin, das kann ich nachher mal rumgeben, wenn es hier. Da kann man eben sehen, wie New York entsprechend in den Karikaturen dargestellt worden ist. Dieser Hass der Antisemiten auf New York ist erklärungsbedürftig. Zuvörderst ist danach zu fragen, welche sozialen Prozesse und Phänomene der Antisemitismus in die Juden persifiziert und wofür New York zugleich ein Sinnbild ist. So erscheint New York als Versinnbildung einer kosmopolitischen und komplexen Sozialordnung sowie der abstrakten Seite des Kapitals, gerade die Wall Street natürlich. Diese Eigenschaften treffen aber eben nicht nur auf New York zu, sondern auf die moderne Großstadtmetropole im Allgemeinen. Dieser antisemitische Hass auf New York muss daher auch in den breiteren Kontext eines allgemeinen Anti-Urbanismus gesetzt werden, das heißt auf den Hass gegen die moderne Großstadt. Und Ziel dieses Vortrages ist es, eine Theorie des Anti-Urbanismus zu entwickeln, bei der die Anschlussfähigkeit Antisemitismus und auch an den Anti-Amerikanismus im Mittelpunkt steht. Ich denke, dass gerade die Reaktion auf die Anschläge vom 11. September nicht zu verstehen sind, wenn dieser Zusammenhang unreflektiert bleibt. Ich möchte meine Theorie anhand der Texte von Oswald Spengler in erster Linie auf seine Texte konzentrieren. Oswald Spengler war Geschichts- und Kulturphilosoph, der vor allem in der Weimarer Republik gewirkt hat und einer der wichtigsten Vertreter der sogenannten konservativen Revolution. Warum ich mich auf Spenglers Werke beziehe, hat mehrere Gründe. Zum einen betrifft das seinen Einfluss, den er ausgeübt hat auf die Weimarer Gesellschaft. Mit seinem kurz nach dem Ersten Weltkrieg erschienenen Hauptwerk Der Untergang im Abendland übte er einen maßgeblichen Einfluss auf politische Denken Weimarer Zeit aus. Man basierte dadurch zu dem einflussreichsten Urbanturm der deutschen Zeitgeschichte. Zum anderen hat Spengler, wenn man so will, der modernen Großstadtfeindschaft nichts wirklich Neues hinzugefügt, sondern er hat vielmehr bestehende Argumentationsstränge aufgegriffen und zusammengeführt. Das heißt, insofern ist auch sein Werk repräsentativ ein Stück weit für andere antiurbane Werke, die es davor gegeben hat. Und zum anderen übte er einen direkten Einfluss auf, auch gerade auf den Antiurbanismus der Nationalsozialisten aus. Und auch gerade dann die Anschlussfähigkeit an den einigen NS-Texten veranschaulicht. Was Spenglers antiurbane Überlegungen von bisherigen antiurbanen Texten unterscheidet, ist der geschichtsdeterministische Kontext, in den er sie setzt. Für Spengler steht die Herausbildung der Großstädte, der modernen Großstadt, im Mittelpunkt einer allumfassenden Interpretation der Entwicklung des Niedergangs der abendländischen Gesellschaft. Nach Spengler verläuft Geschichte grundsätzlich nicht linear, sondern kreisförmig. Er hat dabei ein organisches Geschichtsverständnis. Für ihn durchläuft demnach die Kultur oder die Geschichte eine Früh-, Mittel- und Endphase, die dann irgendwann in die Zivilisation übergeht, die für ihn das Ende markiert. Und genau dieser historische Verlauf ist für Spengler, ist für Spengler an einen Wandel des Städtewesens geknüpft und von einer immer größer werdenden Stadt-Land-Differenz. So schreibt er, dass die Städte der Frühzeit noch durchaus im Einklang mit der Natur waren und mit dem bäuerlichen Leben. Diese Entfremdung nimmt für ihn immer stärker zu. Sein Abschluss und Höhepunkt findet diese Entwicklung ihm zufolge in der Herausentwicklung der Weltstädte, die für ihn den Übergang zur Zivilisation markieren. Die Weltstädte sind für ihn komplett losgelöst vom ländlichen Leben und üben eine totale Dominanz auf das Land aus. Ergebnis dieser totalen Dominanz ist für ihn die Entvölkerung des Landes, die für ihn unwiederbringlich ist, da sich die Menschen den Verlockungen der Weltstädte nicht mehr entziehen könnten. Das Hauptversprechen der Groß- und Weltstädte sieht Spengler am arbeitsfreien Gelderwerb. So schreibt er, ich zitiere jetzt im Original, aber dieser vulgäre Luxus der großen Städte, wenig Arbeit, viel Geld, noch mehr Vergnügen, übte eine verhängnisvolle Wirkung auf die hart arbeitenden und bedürfnislosen Menschen des flachen Landes auf. Der Bauer hatte es satt, Arbeit ohne Lohn zu tun, während die Stadt ihm Lohn Arbeit. Spengler vollzieht hier zwei Grenzziehungen zwischen großstädtisch und bäuerlich-ländlichem Leben, die charakteristisch ist für den Antiurbanismus. Die Großstadt steht für ein Leben ohne Arbeit und Entbehrungen, dem das ländliche Leben entgegengestellt wird, das von der Selbstaufopferung und Arbeit um ihrer Selbstwillen geprägt ist. Wenngleich diese Ausführung von Oswald Spengler in keiner Weise den tatsächlichen Verhältnissen in modernen Städten entsprochen hat, die Zeit, jetzt hier vom 19. Jahrhundert, die Lage der Menschen, die vom Land in die Großstädte gezogen sind, um dort zu arbeiten, war natürlich nicht von Luxus oder von Tendenz geprägt, sondern von bitterer Armut und einem 12-Stunden-Tag. Nichtsdestotrotz knüpft Spengler hier gewissermaßen an ein Emanzipationsversprechen an, das der Stadt von Anbeginn inhärent gewesen ist. Nämlich die Hoffnung auf ein besseres Leben, die Befreiung von Arbeitszwängen, Befreiung von Naturzwängen. So waren städtische Siedlungen überhaupt erst möglich, dadurch, dass Menschen eben nicht mehr in der Landschaft tätig sein mussten, eben nicht mehr diese notwendige Arbeit verrichten mussten, um überhaupt leben zu können. Und genau diese Entlastung, diese Kultur der Entlastung, die von Anbeginn eigentlich den Städten angeschrieben ist, genau hierauf bezieht sich Spengler. Wirft den Menschen also vor, in die Städte zu ziehen, um ein besseres Leben zu bekommen. Die andere Grenzziehung, die damit in Verbindung steht, betrifft die Verbindung zwischen großstädtischem Leben und Geld. Für Spengler handelt es sich beim Geld um ein genuin großstädtisches Denkprinzip, das er der Bodenverbundenheit des bäuerlichen Lebens gegenstellt. Für Spengler ist das Geld etwas gänzlich Abstraktes, daher Bodenloses. So schreibt er, aber der Boden ist etwas Wirkliches, Natürliches, das Geld etwas Abstraktes und Künstliches. Also diese Wahrnehmung des Geldes als etwas Abstraktem geht zurück auf den Fetischbegriff von Marx, gerade auf den Geldfetisch, wonach eben Geld Gebrauchs- und Tauschwert nicht als dialektische Einheit begriffen werden, sondern als einen äußeren Gegensatz, bei dem das Geld den Tauschwert symbolisiert und die Ware den Gebrauchswert. Und diese Unterscheidung von konkret-abstrakt hat Moshe Postone in seiner Antisemitismus-Theorie um das Gegensatzpaar bodenverbunden wurzelhaltert. Das heißt, die ja als abstrakt erscheinenden Aspekte des Kapitalismus erscheinen eben auch als wurzellos und als bodenlos, wohingegen die konkreten Aspekte des Kapitalismus als organisch verwurzelt erscheinen. Und genau diesem fetischisierten Denken ist Oswald Spengler ganz verhaftet, wenn er konstatiert, dass für das ländliche Leben ein Denken Gütern charakteristisch sei, für die Großstadt hingegen ein Denken in Geld. Und diese Unterscheidung führt er so weit, dass er sagt, der Unterschied zwischen Bauer und Bürger sei nicht nur ein Unterschied von Land und Stadt, sondern auch von Gut und Geld. Das heißt, diese Gegenüberstellung von einem bäuerlich bodenverbundenen und einem großstädtisch wurzelnden Leben gehört zu den zentralen Sinngehalten des Urbanismus. Anti-Urbanismus war und deshalb auch ein zentraler Eckpfeiler der völkischen Blut- und Bodenideologie. Also alle völkischen Bewegungen in der Kaiserzeit und auch in der Weimarer Republik waren auch dezidiert anti-urban orientiert. Das heißt aber nicht, dass Anti-Urbanismus zur damaligen Zeit nur auf die völkische Rechte begrenzt gewesen wäre. Das ist ein Punkt, den ich nur kurz anschneiden kann. Man kann vielmehr davon sprechen, dass ein Anti-Urbanismus, Großstadtfeindschaft, ein wesentlicher Bestandteil des politischen Denkens der Zeit gibt. Das hat sich in ganz unterschiedlichen Dingen ausgedrückt. Es gab anti-urbane Siedlungsbewegungen, es wurde versucht, so einen anti-urbanen Geschmack zu entwickeln. Es gab Jugendbewegungen, die versucht haben, ihre Wohnungen nach einem bäuerlichen Geschmack zu richten. Die Freikörperkultur zum Beispiel hat ihren Ursprung in diesen anti-urbanen Vorstellungen, wo man Schuhe zu tragen, die Bodenverbund des Menschen zerstören. Es war also wirklich eine allumfassende Kultur, die auch durchaus im Alltag der Menschen eine Rolle gespielt hat und keineswegs nur die völkische Rechte zu begrenzen. Und diese Verknüpfung von Geld mit Wurzellosigkeit und städtischem Leben, die spielt eben auch gerade für den Anti-Amerikanismus und für den Antisemitismus eine ganz wichtige Rolle. Genau diese Verbindung ist für Oswald Spengler entscheidend für seinen anti-amerikanischen Blick auf die USA. Wie es für den Anti-Amerikanismus charakteristisch ist, erscheint auch bei Spengler die USA als einzige Land, in dem das Geld regiert. Und diese vermeintlich natürliche Nähe der US-Amerikaner zum Geld begründet für ihn den urbanen Charakter der US-Bevölkerung. So schreibt Spengler über die USA: Sicher ist, dass es hier bisher weder ein wirkliches Volk noch einen wirklichen Staat gibt. In der Tat handelt es sich um ein unermessliches Gebiet und um eine von Stadt zu Stadt schweifende Bevölkerung von Trappern, die in ihm auf die Dollarjagd gehen, rücksichtslos und ungebunden, denn das Gesetz ist nur für den da, der nicht schlau oder mächtig genug ist. Das heißt, für Spengler handelt es sich bei den USA nicht um das mit dem Boden verbundene Volk, sondern um eine wurzellose und daher städtische Bevölkerung, die dem ebenso sehr abstrakten und bodenlosen Geld hinterherjagt. Also wie aktuell Spengler ist, sieht man eben genau daran, dass das gängige antiamerikanische Bild von einer bodenlosen Gesellschaft, die ein einziger an das Geld zu scheiden ist, nach wie vor deutlich aktuell ist. Diese vorgenommene Identifizierung der abstrakt scheinenden Seite des Kapitals, einer urbanen Wurzeligkeit, ist dann auch natürlich konstitutiv für den antisemitischen Blick auf die Großstadt. Richard Daré, der war von 33, 52 Agrarminister bei dem Nationalsozialismus. Für Richard Daré ist die Urbanisierung und die Verstädterung im 19. Jahrhundert eine direkte Folge des jüdischen Handels und Finanzkapitals. Er schließt direkt bei Spengler an, wenn er dem der Schollenverbundenheit der Menschen das Finanzkapital überstellt. So schreibt Daré: Das rein handelsmäßig eingestellte Leitkapital hatte mit der Herrschaft der Börse das Spiel gegenüber dem alten Bauerngedanken gewonnen. Es genügte, über die Ideen von 1789 die Werte des Geschlechtsgedanken und seiner Wurzelhaftigkeit, den ganzen Gedanken von Blut und Boden, zur Lächerlichkeit zu stempeln, die Scholle vom Blut, das heißt vom Geschlecht, zu lösen und sie handelsfähig zur Ware zu machen. Handel und Finanzkapital haben also für Daré eine wurzelnde Funktion auf die Menschen. Und da er natürlich davon ausgeht, dass Handel und Finanzkapital jüdisches sind, wird der Prozess der Verstädterung auch den Juden zugeschrieben. So schreibt er: Von nun an, also sobald der Handel die Oberherrschaft in einem Volke gewonnen hat, von nun an beginnt die Umwandlung der Volkswirtschaft in einem Volke, eine Umwandlung, deren Entwicklungsrichtung ausschließlich von der Leitmelodie bedingt wird, wie und auf welche Weise kann man alle Güter des Volkes in bewegliche Ware verwandeln, um an dem Umsatz der Ware, an der Vermittlung der Waren zu verdienen. Zielbewusst löst das Judentum alle Bindungen, die der Mobilisierung von Werten im Wege stehen, auf. Durchaus nicht nur im Hinblick auf rein stoffliche Werte. Alles wird aufgelöst in die Weltanschauung hinein, zu welchem Zwecke man die verdrehtesten Fiktionen erfüllt, um zum Ziele zu kommen, das heißt alles handelsfähig. Also diese Entwurzelung der Leute, die Auflösung aller Bindungen der Menschen, führt für ihn dazu, dass die Großstädte entstehen. So schlussfolgert er: Es genügt zunächst zu wissen, dass Hand in Hand mit dieser Entwicklung des reinen Handels zur Oberherrschaft eine Massierung der Menschen an bestimmten Orten vor sich geht und hierin die Wurzeln für das Aufblähen der Stadt. Um jetzt wieder auf Spengler zu kommen, der so den roten Faden des Vortrags darstellt: Für Spengler drückt neben dem Geld der Intellekt die Wurzelung des Menschen. Auch den Intellekt begreift er als etwas genuin Großstädtisches. Und Geld und Intellekt stehen für ihn in einem kausalen Verhältnis. So schreibt er: Erst das Geld erhebt den Geist. Spengler schließt hier gewissermaßen an Überlegungen von Georg Simmel an, die er in seinem berühmten Essay Die Großstädte und das Geisteslied getroffen hat. Auch Simmel ging davon aus, dass die moderne Geldwirtschaft sei, das für die Großstadt charakteristisch ist und dass mit dieser modernen Geldwirtschaft die Herausbildung charakterlicher Dispositionen einhergeht, die man überhaupt nicht in den Großstädten leben kann. Und zu diesen Dispositionen zählt er eben gerade den Intellekt, die Blasiertheit und die Reserviertheit. Der entscheidende Unterschied steht aber bei Spengler im Gegensatz zu Simmel, dass Simmel versucht hat, großstädtisches Leben überhaupt bisher wissenschaftlich verstehbar zu machen, wohingegen sich bei Spengler das völkische Ressentiment gegen Geld und Intellekt artikuliert, die für ihn beide gleichermaßen wurzellos und abstrakt. Diese gängige Redensart von der Bäuerschleuer stammt ursprünglich auch aus dem Untergang Abendl. Also Oswald Spengler ist genau der Gegensatz von Intellekt eben in einer Art Bauernschleuer bezeichnet. Da hält er eben auch einen Gegensatz her. Diese Gegenüberstellung von typischen bäuerlichen bzw. großstädtischen Charaktereigenschaften geht bei Oswald Spengler und auch bei anderen antiurbanen Texten einher mit der Konstruktion eines stereotyp definierten Großstadtmenschen, gewissermaßen einer Sozialfigur, die alle negativen Eigenschaften der Großstadt in sich vereint. In der Einleitung zum Untergang des Abendlandes definiert Oswald Spengler diesen Idealtypen des Großstadtmenschen wie folgt: Stadt einer Welt, eine Stadt, ein Punkt, in dem sich das ganze Leben weiter Länder sammelt, während der Rest verdorrt. Statt eines formvollen, mit der Erde verwachsenen Volkes, ein neuer Nomade, ein Parasit der Großstadtbewohner, der reine, traditionslose, in formlos fluktuierender Masse auftretende Tatsachenmensch, irreligiös, intelligent, unfruchtbar, mit einer tiefen Abneigung gegen das Bauerntum und dessen höchste Form den Land, also ein ungeheurer Schritt zum Anorganischen, zum Ende. Im weiteren Text bezeichnet er diesen Idealtypen des Großstadtmenschen als den echten Städter. Hieran wird ersichtlich, dass sich Antiurbanismus nicht gegen die Mehrheit der Großstadtbürger richtet, sondern eben gegen diese Sozialfigur des Großstadtmenschen. Dadurch wird auch verständlich, wieso die meisten antiurbanen Autoren zugleich selber Großstadtbewohner waren. Das trifft auch in besonderer Weise auf Oswald Spengler, der mit beruflichen Stationen in München, Berlin, Hamburg eine durchweg großstädtische Biografie hat. Antiurbanismus kann daher auch nicht als eine Frage des geografischen Standorts aufgefasst werden. Also man kann es nicht auf diese einfache Formel runterbrechen, das ist ein Ressentiment, das sich in der Landbevölkerung gegen die Stadtbevölkerung poliert und sich unweigerlich gegen alle Großstadtbewohner richtet. Daher sind auch Ansätze meines Erachtens relativ unfruchtbar, die den Antiurbanismus versuchen, aus einer Art ländlichen, nicht großstädtischen Sozialisation heraus zu erklären. Diese zu starre Fokussierung auf so einen Stadt-Land-Gegensatz ist auch deshalb nicht zielführend, da sich Antiurbanismus nicht zwangsläufig in einer Idealisierung einer ländlichen, bäuerlichen Lebensweise zeigen muss. Die Entwicklung einer neuen, negativen Utopie von Stadt kann ebenso sehr Ausdruck von Urbanismus sein. Es wurde auch Versuche unternommen, diese beiden Ansätze miteinander zu verknüpfen. Diese sogenannten Gartenstädte haben immer das Versuch, das Land in die Städte hineinzuholen. Die physische Abschaffung der Großstädte wurde zwar auch von einigen Gruppen angestrebt, also es ist gesagt worden, dass wir wollen Städte aufmachen, 40, 50, 60.000 Einwohner. Das ist aber bei weitem für alle antiurbanen Ideen charakteristisch. Und entscheidend dabei ist, dass es eben nicht charakteristisch ist für den Nationalsozialismus. Den Nazis ging es nie um die physische Abschaffung der Großstädte. Also der einzige NS-Autor, der sowas forderte, dass zumindest in diese Richtung ging, das war Alfred Rosenberg, der dafür plädiert hatte, Großstädte auf 500.000 einzubegrenzen, zumindest für Millionenstädte. Aber selbst ausgewiesene Agrarideologen wie Richard Walter der Rehe, den ich auch vorhin schon zitiert hatte, grenzte sich klar und entschieden ab von irgendwelchen Ideen einiger völkischer Gruppierungen zurückzukehren in eine Art vorindustrielle Agrargesellschaft. Den Nazis ging es vielmehr um eine Enturbanisierung der Städte, das heißt den urbanen Charakter der modernen Großstädte zu zerstören und ihre eigene Ideologie anzupassen. Diese Abgrenzung gegenüber der urbanen, modernen Großstadt und das Festhalten an einer eigenen Idee von Großstadt ermöglichte es auch, dass eben antiurbanen Autoren oder Ideologen nicht nur in den Großstädten leben konnten, sondern sich auch für die Großstädte ein Stück weit begeistern können. Das beste Beispiel dafür ist Adolf Hitler, der dem alles andere als irgendwie eine Tour von kleinen Dörfern oder Kleinstädten schwebte, sondern der mit seinen Plänen, mit seinen architektonischen Plänen für Berlin an der Großstadt der Zukunft feilte. Entscheidend hierfür ist, also dass sich Großstadthasser mit der Großstadt selber versöhnen können, ist die Projektion antiurbaner Ressentiments auf die Juden. Diesen Mechanismus hat Arnold Rose bereits 1948 auf den Punkt gebracht, in einem Essay von ihm. Das war eigentlich der erste Autor, der sich überhaupt mit dem Thema beschäftigt hat, in der Stadt feindlicher Semitismus. So schreibt Arnold Rose: The symbolic projection of hatred of the city onto Jews allows the prejudiced person to destroy the city and to escape the city and at the same time keep it living it. Damit das klappt, muss der Großstadtbewohner par excellence, die Zahl für die Großstadtmenschen, antisemitisch konnotiert werden. Im antisemitischen Text wird daher aus dieser Sozialfigur des Großstadtmenschen der großstädtische Jude. Wie es für den Antisemitismus charakteristisch ist, wird in einer manichäischen Weise diesem vermeintlich städtischen Charakter der Juden der nicht städtische, bäuerliche Charakter der Deutschen entgegengestellt. Verschiedene NS-Autoren versuchen, den bäuerlichen, diesen urbäuerlichen Charakter der Deutschen aus der Geschichte der Germanen herzuleiten, zumindest von dem, was sie für die Geschichte der Germanen halten. So interpretieren sie die Geschichte des Römischen Reiches und der Germanen als einen Kampf der bäuerlichen Germanen gegen das Römische Reich, das für sie eine Art urbane Weltzivilisation ist, die von den Juden kontrolliert wird. Also hier gibt es Parallelen zum Anti-Amerikanismus, da in heutigen Texten die USA gemeint das neue Römische Reich werden. So streicht der Rassenbiologe Hans Günther den bäuerlichen Charakter der Germanen hervor, wenn er schreibt, auch als der Germane auf erobertem, vorher römischen Gebiete Städte kennengelernt hatte, verachtete er seinem ländlichen Wesen nach diese Gebilde, ließ sie zerfallen, überließ sie den minder geachteten Händlern, Unfreien, Freigelassen und Nachkommen römischer Provinzialien und wohnte als freier Bauer im Lande um sie her in der Siedlungsweise, die seiner Rasse entsprach, das heißt in Sittensiedlungen auf zerstreuten Einzelhöhen. Dieser Lesart zufolge bildeten die Germanen ein Gegengewicht zu dem zersetzenden Einfluss des Römischen Reiches. Das bringt Daré wie folgt auf den Punkt: In den von ihnen eroberten Ländern haben sie, die Germanen, durch ihre Ansiedlungen und ihr Bodenrecht die Entvölkerung des platten Landes und das ungesunde Übergewicht der Städte beseitigt und ein kräftiges Bauerntum wiederhergestellt. Dieser Bodenverbundenheit der Deutschen wird der städtischen wurzellose Charakter der Juden gegenübergestellt. Diesen Manichäismus bringt Daré wie folgt auf den Punkt: Dieser Lebensverbundenheit des deutschen Volkes Grund und Boden steht polar gegenüber das Judentum, das jahrhundertelang in Deutschland städtisch gewesen ist und auch auf dem Lande dauernd in Städtehelden gelebt hat, ohne eine Scholle. Das heißt, Juden haben demnach eine wesenhafte Bindung an Stadt und sind selbst dann Städter, wenn sie in den Städten leben. Diese Diskussion um das Verhältnis zwischen Judentum und Urbanität ist keineswegs nur eigentlich auf Rechtsextreme beschränkt, sondern eben auch gerade bei bekannten Leuten, die Name gerade vergessen. Auf jeden Fall gibt es eine umfassende geschichtswissenschaftliche Diskussion um den vermeintlich engen, Bindung der Juden an die Stadt. Also es ist ganz interessant, das mal zu folgen, wie, mit welchen Simplifizierungen da gearbeitet wird. Den städtischen Charakter der Juden drückt sich den NS-Autoren zufolge dadurch aus, dass die Juden im Gegensatz zu den Deutschen in den Großstädten ihre Fruchtbarkeit nicht verlieren. Dass die Großstadtbevölkerung unfruchtbar wird, ist somit eines der wichtigsten Argumentationsmuster des Urbanismus. Also dass gesagt worden ist, das Land ist gewissermaßen die immerwährende Blutsquelle des Volkes und in Großstädten werden die Menschen unfruchtbar. Und den NS-Autoren zufolge trifft das eben auf die Juden nicht zu. Diesen Einfluss der Großstadt, der trifft auf die Juden eben nicht zu. So schreibt wiederum Richard Daré: Aber es ist doch wohl eine unbestreitbare Tatsache, dass dem Judentum im Ganzen genommen das Stadtleben nichts schadet. Innerhalb des germanischen Siedlungsgebietes ist das Judentum immer ein vorwiegend städtisches Element gewesen. Oftmals war es sogar gezwungen, in mehr wie ungesunden städtischen Verhältnissen zu hausen. Mag auch einzelnen Juden das Stadtleben nicht bekommen sein, im Großen und Ganzen hat dem Judentum ein jahrtausendstädtisches Leben in Deutschland geschadet. Und die polnischen Städte, nicht das polnische Land, sind heute noch die jüdischen Blutsquellen, man kann sagen, für das Judentum der ganzen Welt. Entscheidend hierbei ist, dass diese Stadtfähigkeit, diese vermeintliche Stadtfähigkeit der Juden, dass die Juden dies angeblich exklusiv hätten, sodass die Juden die einzigen Menschen wären, die überhaupt stadtfähig wären. Diesen Gedanken bringt Hans Günther wiederum auf den Punkt, wenn er schreibt: Es gibt bei uns noch kaum Geschlechter, die so ausgelesen wären, dass sie stadtfähig geworden sind. Auf städtische Umwelt gezüchtet ist nur ein Teil der abendländischen Juden. Diese Figur des Juden als jemand, der perfekt an die großstädtische Umgebung angepasst ist, die spielt auch eine entscheidende Rolle bei der Darstellung der modernen Großstädte als Ort des Marxismus, des Liberalismus. Für Hans Günther sind quasi arische Großstadtbewohner ihrer natürlichen Anschauung beraubt und können ihm zufolge nicht mehr erkennen, ob neue politische Ideen volksschädlich sind oder nicht. Ganz im Gegensatz zur Landbevölkerung, die also sofort erkennen würde, wenn irgendwelche neuen politischen Ideen dem Deutschtum irgendwie entgegenstehen würde. Und diese Schutzlosigkeit der zwangsweise entwurzelten Großstadtbevölkerung, diese Schutzlosigkeit macht Hans Günther zufolge sich der Jude zunutze, den er als einen politischen Aufwiegler der Großstädte darstellt, der die Bewohner der Großstädte für undeutsche jüdische Ideen zu gewinnen sucht. Diese Figur des jüdischen großstädtischen Aufwieglers nennt er in seinem Buch den befleckten Begabten, der ihm zufolge nur in einem liberalen System Erfolg haben kann. So schreibt Hans Günther, verhältnismäßig viele befleckte Begabte sind aus dem Judentum gekommen, dieser meistverstädterten Gruppe des Abendlandes. Schillernde Begabungen der Entwurzelten, die sich als Volksführer aufspielen, richten daher unabsehbaren Schaden an, wo solche Entwurzelten bei freiheitlicher Staatsverfassung ungehemmt wirken können. Ich denke, dass auch hieran nochmal ersichtlich wird, dass sich der Anti-Urbanismus der Nazis nicht pauschal gegen Großstadtbevölkerung richtet, sondern diese vielmehr als Opfer darstellt, die es gilt, vom jüdischen Einfluss zu befreien. Diese Idee der Großstadtbevölkerung als Opfer der Juden bringt Alfred Rosenberg seinen Text, oder versucht Alfred Rosenberg in seinen Text herauszustellen. Für ihn sind sowohl der Liberalismus als auch der Marxismus jüdische Ideen, die zwangsläufig in den Großstädten nur gedeihen können. Und schreibt er über diese Vorstellung der willenlosen Opfer, bezogen auf den Marxismus, so sehen wir als Ergebnis dieser jahrzehntelangen Entwicklung, dass sich der wurzellose Intellektuelle und der nicht mehr blutgebundene Proletarier zusammenstanden, beide Opfer wurden einer utopischen und volksfeindlichen Ideologie, die wir die marxistische Bewegung, so wie ein Opiumraucher in seinen Räuschen sich die schönsten Schlösser und die kühnsten Weltmachtgedanken erträumen kann, so war es möglich, auch die breiten Massen aller Völker, aller Weltstädte mit diesem marxistischen Opium zu betäuben und sich ihren eigenen naturgegebenen Interessen untreu zu machen. Das Motiv, dass Liberalismus und Marxismus jüdische und großstädtische Ideen sind, die dem Ideal, dem bäuerlichen Ideal der Scheunen verbunden stehen, das zieht sich durch eine ganze Reihe von nationalsozialistischen. Mit seiner Verwendung des Begriffs Weltstadt gibt Rosenberg zu erkennen, dass er sich unmittelbar auf Spengler und sein Untergang des Abendlandes bezieht. Rosenberg war derjenige Nazis, der sich am stärksten auf Spengler bezogen hat. Dass Rosenberg viele Anleihen genommen hat bei Spengler, wird auch daran sichtlich, dass er New York den gleichen Stellenwert an anti-urbanen Überlegungen, jetzt wieder im Titel der Veranstaltung zurückzukehren, in seinem Hauptwerk Der Mythos des 20. Jahrhunderts, wo er eben auch unter anderem vorschlägt, Millionenstädte abzuschaffen, führt er New York als Beispiel an für die schädliche Entwicklung von immer stärker wachsenden Millionenstädten. Eine noch bedeutende Rolle nimmt New York wiederum bei Oswald Spengler an seinem geschichtsdeterministischen Geschichtsverständnis. So schreibt Spengler im Untergang des Abendlandes, dass der Aufstieg New Yorks zur Weltstadt Mitte des 19. Jahrhunderts die vielleicht schwerwiegendste historische Begebenheit des 19. Jahrhunderts überhaupt gewesen. Hieran wird ersichtlich, dass in den anti-urbanen Überlegungen New York eine durchaus bedeutende Rolle spielt. Das zeigt sich in besonderer Weise in zahlreichen antisemitischen Karikaturen, wo New York immer wieder als Motiv auftritt, was ich jetzt leider nicht zeigen kann. Aber wen es, wie gesagt, interessiert, der kann nochmal hier einen Blick rein. Das sind zwar nur Karikaturen aus dem Stürmer, aber es trifft eben nicht nur den Stürmer, das trifft eben auch nicht nur Nazi-Deutschland, sondern das trifft den italienischen Faschismus. Aber es lassen sich eben genauso Karikaturen aus dem arabisch-islamischen Raum, wo immer das geile New York eine Rolle spielt. Genau. Ich würde jetzt gerne noch ein paar abschließende Thesen referieren. Wenn soweit keine Fragen mischt. Kommen wir vielleicht kurz später dazu, ich bin gleich fertig. Bei der Verknüpfung von Antisemitismus und Anti-Urbanismus zeigen sich zentrale Denkstrukturen des Antisemitismus. Das heißt also, Juden werden gezielt gesellschaftlich verantwortlich gemacht für einen abstrakten gesellschaftlichen Prozess. Nach Lesart der NS-Autoren personifizieren sie den Prozess der Verstädterung und der Urbanisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Hiermit einher geht die Identifizierung der Juden mit der abstrakten Seite des Kapitals, also mit der Theorie der Zirkulation. Das zeigt sich besonders daran, dass Geld, Handel und das Kapital der Großstadt zugeordnet werden und dem bäuerlichen Ideal der Scheunenverbundenheit gegengestellt werden. Zum anderen zeigt sich ein manichäisches Denken. Juden verkörpern den Idealtypen des Großstadtmenschen, wohingegen die Deutschen das genaue Gegenteil verkörpern, das bäuerliche, das nichtstädtische Boden. In dem Punkt gibt es auch eine Überschneidung mit dem Anti-Amerikanismus. Sowohl Juden als auch die US-amerikanische Bevölkerung gelten als wurzellos und daher als städtisch geprägt. Dieser anti-urbane Gehalt von Antisemitismus und Anti-Amerikanismus kulminiert im Hass auf New York. Die Weltstadt New York versinnbildlicht so ziemlich alles, wogegen sich Antisemiten und Anti-Amerikaner wenden. Ich eingangs ja auch schon erläutert hatte, versinnbildlicht New York eine komplexe und kosmopolitische Sozialordnung, lustvolle Aufschweifung, Intellektualität, Mobilität und eben mitsamt der Wall Street die abstrakte Seite des Kapitals. New York dient als Inbegriff einer verhassten und als jüdisch imaginierten Urbanität. Dabei handelt es sich aber keineswegs um ein historisches Phänomen, das heute nicht mehr auftreten würde. Es tritt heute eben nur pointierter auf. gäbe es ganz viele Beispiele, wo man dem nachspüren könnte und wo man belegen kann, dass das sowohl in extremen Rechten auch eine Rolle spielt, wie auch allgemein in politischen Debatten oder auch in sowas wie Alltagskultur. In einem dezidiert rechtsextremen Kontext zeigt sich der Zusammenhang von Anti-Urbanisemitismus gegenwärtig vor allem in Ungarn, wo die völkische Hetze gegen den Liberalismus und gegen auch die Stadt Budapest deutlich antisemitische und antiurbane Züge aufweist. So hat das alte Schlagwort Judapest, vor allem wieder Hochkonjunktur in der Bewegung in Ungarn, Begriff, der genau dieses Verhältnis ausdrückt, diese Vorstellung einer verjudeten Metropole. Es ist deshalb auch verfehlt, den Anti-Urbanismus als ein bloßes Übergangsphänomen von einer Agrar- zur Industriegesellschaft zu sehen, sondern der Hass auf eine großstädtische Urbanität gehört vielmehr zum ideologischen Kern des Anti-Urbanismus. Ja, mein Dank.